herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 19, 2013. Wir sind das Netz. Und ja, Republika, klar, wird auf jeden Fall in der Sendung ein Thema sein. Ich denke, dass die Sendung auch, wenn ich mich noch ein bisschen zusammenreiße bei einigen Themen, vielleicht etwas länger dauert. Aber ich probiere es mal heute doch noch so zwischen 30 und 45 Minuten rum zu schaffen, dass es nicht so ausartet wie das letzte Mal. Republika, die Internetmesse, ja, von einem kleinen Treffen, ja klein, mit 5000 Leuten, ja, zu einem riesen Pulk an Besuchern und Erwartungen auch an die Presse. Was allerdings immer gleich geblieben ist, ist das ja dieses stellvertretende Wir für die sogenannte Netzgemeinde. Was ist denn überhaupt eine Netzgemeinde? Ja, das muss man grundsätzlich mal fragen. Das kann ich aber jetzt hier nicht beantworten. Ja, weil ich bin der Meinung, dass es eine Netzgemeinde in dem Sinne gar nicht gibt. Ja. Das Netz ist einfach nur ein Medium. Ein Medium, hinter dem echte Leute stehen, die Interessen verfolgen, die Interessen haben. Ja. Und dieses ganze Primborium, was da gemacht wird, ja, ist nicht unbedingt das, was die Mehrzahl der Internetbenutzer eben auch denkt. Ja. Also, um es mal etwas allgemeiner zu halten, wir sind das Netz, ist falsch. Ja. Wir sind nur Benutzer dieses Netzwerks. Jeder ist Benutzer dieses Netzwerks. Auch die, die, wie es immer so schön heißt, Content einstellen ins Netz. Auch die sind normale Benutzer, denn zum Benutzen des Internets gehört es eben auch, ja, das, was veröffentlicht wird. Im Prinzip kann man das Internet eigentlich gar nicht nutzen, großartig, ohne dass man etwas preisgibt, ohne dass man etwas veröffentlicht. Und da ist nämlich eben ein Punkt, wo hier viele, die Republika organisieren, sich meiner Meinung nach ein bisschen zu wichtig nehmen. Das ist jetzt nicht unbedingt, das soll nicht beleidigend sein. Ich finde so eine Veranstaltung wie die Republika gut, damit es in der Bevölkerung, der normalen Bevölkerung, die eben jetzt nicht so internetaffin ist, auch ankommt, was denn das alles hier zu bedeuten hat, was wohin die neuen Medien gehen, was damit was es damit auf sich hat. Ja. Aber auf der anderen Seite sind diese ganzen Veranstaltungen, diese ganzen Sachen durchsetzt von selbstverliebten Selbstdarstellern, Narzissten sozusagen, ja, die eben ihre Interessen als die wichtigen erörtern. Das ist auch zwar bis zu einem gewissen Maße ist es korrekt so, ja, anders da kann ja ein Mensch eigentlich gar nicht agieren, aber man muss durchaus noch lernen, dass eben es mehr als eine Lösung gibt für Probleme. Dass Sascha Lobo eine schillernde Figur, ja, repräsentiert, die, sagen wir mal, die deutsche Blogger-Szene. Für die Leute, die damit nicht viel zu tun haben, repräsentiert Sascha Lobo die Blogger-Szene in Deutschland. Falscher könnte man dann damit gar nicht liegen, wenn man glaubt, das, was Sascha Lobo macht, ist das Blogging in Deutschland. Das Blogging ist genau wie in anderen Bereichen auch. Mittlerweile wird es, ja, zu einem Abklatsch abgestempelt, ja, zu einem Abziehbild, einem stereotypen Verhalten, ja, wo scheinbar wichtige Leute, ja, scheinbar wichtige Sachen von sich geben. Also manchmal möchte ich geradezu abhauen. Das ist auch der Grund, weil in meinem RSS-Reader, ja, also die Blogs, die ich regelmäßig lese, nicht ein einziges deutsches Blog drin ist. Ja. Das ist schade. Und es gibt bestimmt auch gute deutsche Blogs. Nur von denen hört man eben nichts. Ich kenne die nicht. Ja. Wobei eins, das stimmt nicht. Sagen wir mal, es sind keine Blogs drin, die in Deutsch blocken. Ja, es gibt schon ein deutsches Blog, das habe ich drin, aber blockt nicht in Deutsch. Diese Wichtigtuerei, ja, die es hier gibt, Blogger des Blogger-Willens, screw it, sage ich dazu nur, ja, das interessiert mich doch nicht. Blogger sollten sich auf die Themen konzentrieren, ja, die sie veröffentlichen, ja, und nicht etwa das Ganze um die Blogger-Szene selbst drehen, ja. Ich glaube, Sascha Lobo hat mehr Blogbeiträge über die Blogger-Szene geschrieben als Blogbeiträge über irgendwas anderes, ja. Gut, ich meine, kann ja sein, dass das ein Steckenpferd ist, aber so geht's halt in der Blogging-Szene in Deutschland leider zu. Die Blogger, ich nenne sie jetzt mal Alpha-Blogger, also die Blogger, die allgemein bekannt sind in Deutschland, die bloggen einfach nur noch unter sich, ja. Die bloggen, was der bloggt, aber also nicht abschreiben, ja, sondern eben die bloggen darüber, was der wieder mal gebloggt hat, ja. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Das interessiert mich alles nicht. Ich will Themen haben. Und genau deswegen sage ich, wichtig sind die Themen. Ja, die Themen sind wichtig. Und hört doch endlich auf mit diesem globalen Dorfgequatsche, das ihr von euch gibt. Ja, ihr macht gerade so, als ob die Blogs an sich so ein wichtiges Medium sind. Die Blogs an sich sind gar nichts, die Themen sind wichtig. Und das müsstet ihr doch gelernt haben, liebe Blogger in der deutschen Blogger-Szene, von den Social Networks. Ja. Niemand guckt mehr zum Informieren auf eure Blogs, sondern die Leute gehen ins Social Network. Ja. Wobei, das wird nochmal relativiert. Ich denke nämlich, ein Blog ist der richtige Platz. Ja. Das Blog ist der richtige Platz, um seine Meinungen und seine Artikel abzulegen und diese dann zu verbreiten in den Social Networks. Ja. Und das funktioniert auch normalerweise, es sei denn, der Artikel handelt ums Bloggen. Okay. Also immer wieder dieses Wir, das ist schon mal grundsätzlich falsch, denn damit werden andere ausgeschlossen. Wir sind gar nichts. Die anderen sind alles. So müsste das eigentlich heißen. Ja, und ein Wir im Prinzip gibt's ja eigentlich so gar nicht. Ja. Und das sieht man daran eben, dass ein paar Alpha-Blogger die gesamte deutsche Blogger-Szene repräsentieren. Ja. Es aber tausende von anderen Blogger gibt, die teilweise mit super Themen, ja, in der Unbekanntheit rumkriechen, ja, nur weil eben sich alles auf diese paar Blogger konzentriert. Und diese paar Blogger, das muss ich ganz deutlich sagen, bauen viel Scheiße. Ja, ganz einfach, so ist es. Die bauen jede Menge Mist, ja. Und deswegen geht mir bei solchen Veranstaltungen wie der Republika, das geht mir echt auf die Nerven manchmal. Genauso was ist zum Beispiel mit der Ehrung der Online-Aktivisten, thebobs.com, ja, im Zuge der Republika jetzt wieder geehrt worden, sogenannte Online-Aktivisten, ja, werden geehrt. Und man wagt sich dann natürlich nichts dagegen zu sagen, weil diese Leute haben den Respekt durchaus verdient. Ja, sie riskieren teilweise ihr Leben, um über Sachen zu blocken. Aber man hinterfragt hier weniger, was geblockt wird, warum geblockt wird, sondern mehr, aus welchem Land geblockt wird. Und man geht einfach mal davon aus, dass es Blogger in Ländern wie eben zum Beispiel Deutschland und USA ohne Probleme können die ja frei ihre Meinung äußern und verbreiten, so wie es zum Beispiel bei uns im Grundgesetz garantiert wird. Und es wird vollkommen übersehen, dass dies eben schon lange nicht mehr so der Fall ist. Ja. Von daher möchte ich keinesfalls diese Online-Aktivisten, The Bobs, ja, Best of Online Activision, Activision. Freud's Fehlleistung. Möchte ich dir keinenfalls den ihren Verdienst schmälern, aber gleichzeitig möchte ich darauf da hier dazu aufrufen, auch mal drüber nachzudenken, dass es auch in solchen Ländern wie Deutschland sehr große Probleme mittlerweile für Blogger gibt. Es wird sehr große Steine in den Weg geworfen. Etwas, was wieder mal bei der Republika nicht ausgiebig diskutiert wurde und immer noch brandaktuell ist, aktueller eigentlich denn je. Wenn ich hier sehe, wie viele Leute hier um den Datenschutz flennen und dann gibt es eine Impressumspflicht für private Blogger, ja, weil nämlich geschäftsmäßig nach deutscher Rechtsprechung bedeutet, etwas, was so ein Blog, was regelmäßig gewartet wird, ist es dann geschäftsmäßig und nicht etwa, dass man sagt, private Blogger brauchen kein Impressum. Ja, das ist unklar. Das ist immer noch nicht 100% geklärt. Und auch finde ich es schade, dass es nicht den Rückhalt gibt bei der Republika zum Beispiel, auch anonymes Bloggen oder überhaupt anonymes aktiv sein im Netz zu fördern, denn Anonymität ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Nur darauf basiert unsere Demokratie auf anonymes Verhalten, dass man auch seine Meinung anonym sagen kann und auch zum Beispiel anonym Wahlen abhalten kann. Das bedeutet eben, dass man seine Stimme abgeben kann, ohne dass man sagen muss in der Öffentlichkeit, wen man denn gewählt hat. Und das hat auch einen guten Grund, denn A, können dadurch natürlich gefährliche Situationen auftreten, wie ich schon des Öfteren gesagt habe. Ja. Wenn zum Beispiel, ja, Person A es nicht passt, was Person B wählt, tja, was so, oder macht, ja, was passiert dann? Es gibt Streit. Ja. Und das kann ganz böse ausgehen, gerade bei politischen Lagern, die verfeindet sind. Ja, man glaubt es zwar nicht, aber das gibt es tatsächlich noch. Ja. Und was auch zu berücksichtigen ist, dass eben jemand, der seine Meinung öffentlich macht und davor Angst haben muss, eventuelle Repressalien zu befürchten, ja, sprich sein Renommee auf dem Spiel steht, der wird eben dann seine Meinung anders äußern oder gar nicht äußern, als wie wenn er das anonym tun könnte. Ich sag mal, die ehrlichsten Meinungsäußerungen sind die anonymen Meinungsäußerungen, weil dann kann jemand nämlich ungeschönt seine Meinung wiedergeben, ohne dass er Angst haben muss. Und ehrlich gesagt, eine anonyme Meinung, die ungeschönt ist, ist mir tausendmal lieber als eine Meinung, die irgendwie beeinflusst ist dadurch, dass man eben jetzt mit seinem Namen dazu stehen muss. Ja, das nützt mir dann gar nichts. Gut, hier sind bei den Bobs sind auch hier verschiedene Kategorien, ja, bestes Blog beispielsweise, bester sozialer Aktivismus, ja, beste Innovation und so weiter und so weiter. Dann gibt es noch einen Reporters Without Borders Award, also Reporter ohne Grenzen Preis, ja, und so weiter und so weiter. Und da sind halt oftmals, sage ich mal, oder was heißt oftmals? Es ist so, dass bestimmte Länder hier im Fokus liegen, während eben andere grundsätzlich nicht vertreten sind, weil man eben davon ausgeht, dass da ja alles okay ist, ja, dass noch lange nicht okay ist in diesen Ländern. Das sieht man daher, dass ich zum Beispiel des Öfteren höre, nein, ich mache keinen Blog, oder nein, ich gehe da nicht dorthin und poste das und das, weil ich Angst habe, ja, Angst habe, genau. Und nicht nur Angst vor anderen Menschen, anderen Privatpersonen, sondern auch Angst vor Polizei und Regierung. Ja, das ist die Realität. Und dann der Spruch, ja, dann braucht man nicht machen, was zu verboten ist. Was verboten ist. Braucht man nicht zu machen, dann ist alles okay. Tja, dann hätte es dann die Regierung zum Beispiel in China auch. Dann braucht man ja nicht das nicht zu machen, was verboten ist, und dann ist okay. Ob das richtig ist, ob das verboten ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dass zum Beispiel ein Blog ohne Impressum, ja, dass der Betreiber da zum Beispiel dann abgemahnt werden soll, ja, und das auch noch rechtlich durchsetzbar ist, das halte ich zum Beispiel für überhaupt nicht okay, und da könnten sich auch mal ein paar dagegen wehren. Ich weiß nicht genau, was da das Problem immer ist, hier auch mal im Kleinen zu denken, wäre denn anfängend, sage ich dann nur. Ja. Es muss nicht immer gleich um das bedrohte Leben gehen. Es muss auch darum gehen, ob eine Existenz beispielsweise bedroht ist. Und das sind nämlich die Waffen der sogenannten Demokratie, ja, wenn man Leute quasi finanziell und inhaltlich quasi zerstört, ja. Klar, sie kommen nicht ins Gefängnis, naja, vielleicht doch, je nachdem, was man da für Äußerungen macht, ja. Aber in der Regel werden sie halt durch rechtliche Mittel dann eben zum Schweigen gebracht. Und das ist meiner Meinung nach genauso schlimm, wie wenn jemand durch Bedrohung des Lebens zum Schweigen gebracht wird. Ja. Denn es geht hier darum eigentlich nicht um das Verbrechen, sondern um die Tatsache, dass man seine Meinung eben nicht frei äußern kann. Ja. Und dann muss eben hier dagegen vorgegangen werden. Comeback der Blogs wurde übrigens von Sascha Lobo, überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Republika fast nur von Sascha Lobo abgehalten wurde, ja. Egal welchen Artikel ich irgendwo in der Mainstream-Presse sehe, es geht immer nur um Sascha Lobo, ja. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Lobo. Du bist hier das Aushängeschild, ja, da habe ich ja schon gesagt, der deutschen Blogger-Szene. Aber geh mal verantwortungsvoller damit um, ja. Und nicht immer nur so hochgequollen quatschen, ja, sondern mal auch was tun. Aber in einem Bereich hat er was getan, nämlich in dem beim Thema, dass die Blogs wieder auf Vordermann gebracht werden sollen. Das Comeback der Blogs sozusagen. Ja. Wobei ich dachte eigentlich, die waren nie weg. Ja. Die meisten Inhalte bei Social Networks, beispielsweise Facebook, Google Plus, die kommen ja von Blogs, die werden nur rein transferiert in die Social Networks, und dort findet allenfalls noch eine Diskussion statt. Ne? Also die Social Networks sind ziemlich leer an Informationen, wenn sie nicht durch Blogs gefüttert werden. Und ja, gut, jetzt hat er hier, sagen wir, den Gedanken eines Livestreams mal wieder reaktiviert. Nicht, dass das eine neue Idee wäre, aber ich finde es eigentlich ganz gut. So dass man eben seine gesamten Online-Aktivitäten eben in seinem Blog hat. Ja. Und eigentlich etwas, was ich schon länger Zeit praktiziere, allerdings ein bisschen anders, da ich habe zum Beispiel ein eigenes Microblog, ja, das genauso wiederum von dort aus auf Twitter und Facebook und Google Plus gefeedet wird, ja, sage ich mal. Und ich habe einen Hauptblog, ja, bei dem ich etwas ausführlichere Themen behandle, und auch ein spezifiziertes Blog, beispielsweise das Android-Blog, und so weiter und so weiter. Also da denke ich, ist schon so ein, auch für den, sag ich mal, alltäglichen Kram, ja. Manchmal habe ich eben das Bedürfnis zu sagen, hier, oh, guck mal, was ich jetzt gerade gegessen habe, habe ich eben in 2 Stunden Arbeit gemacht, ja, vegan, toll, super, ja, dann möchte ich das auch loswerden, dann habe ich was davon. Es gibt ein gutes Gefühl, ja, das mache ich dann im Microblog. Und hier der Ansatz ist ein bisschen anders da, hat er hier so ein richtiges Projekt gemacht, nennt sich Reclaim Your Digital Life und da reclaim.fm. Und da soll man die Kontrolle also zurückerlangen von dem, was man eben macht, ja, und weitergibt im Internet. Das soll alles hier gemacht werden. Ist, und jetzt kommen wieder die Einschränkungen, leider nur für einen WordPress-Blog momentan zu machen. Ich bin zum Beispiel auf blogger.com, ja, da hätte ich das gern dafür. Wäre sicherlich möglich mit einem Template. Scheint mir also auch so ein Template eben zu sein. Ja. Eventuell müsste da noch was anderes, ein Server-Skript oder so, müsste ja schon laufen irgendwie, ja. Aber auf jeden Fall könnte man das sicherlich auch auf andere Blocksysteme umsetzen. Die Idee finde ich recht gut. Optisch gefällt mir der Ansatz sogar, ja. Und ja, warum nicht? Ja. Und ja, siehst du mal, Sascha, würdest du da mehr in dieser Art mal machen, ja, oder mal drüber sprechen, ja, das wäre doch gut, ja, das wäre doch sehr gut. Ja, also dieses Wichtiggetue der deutschen Blockszene gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ein Grund, warum ich auch nicht mehr in Deutsch blocke. Ja. Das ist mir alles zu verkappt. Ja, da werden wichtige Themen angesprochen in Blogs, die 500 Benutzer haben in der Woche, ja, oder noch weniger. Und auf den größten Blogs wird immer wieder das Gleiche durchgekaut mit ziemlich durchsichtiger Clickbait. Ja. Einfach durch die Themen, wohlgemerkt. Ja. Wird fünfmal das gleiche Thema durchgekaut in einer Woche, statt dann eher einfach mal was Vernünftiges von sich zu geben. Nun gut. Kein Wunder, dass es dann immer heißt, Blogs sind tot. Also in Deutschland sind zumindest mal was die Themenvielfalt betrifft, die wahrnehmbaren Blogs tot. Es gibt viele, viele kleine, gute Blogs. Und da kann ich nur ja, empfehlen, versucht mal die Themen über Google zu finden und nicht mehr über die großen deutschen Blogs. Google I.O. 2013, Keynote um 18 Uhr. Ja, am 15. Mai. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht ein Live Hangout machen soll. Ja, brauche ich auch keine Rundfunklizenz dafür. Ja. Und Schwachsinn, ja, so viel zum Thema freie Meinungsäußerung in Deutschland. Ja. Ich hoffe zumindest, dass ich keine brauche. Ich mach's dann mal, wahrscheinlich, einfach so. Ja. Ich bin mal ganz sicher. Also ihr könnt mal gucken auf Google Plus, könnt ihr mal meinen Stream beobachten um 18 Uhr rum. Ja, vielleicht so 17:30 Uhr schon, 17:45 Uhr rum. Werde ich dann den Hangout dann starten, wenn ich einen mache am 15. Mai, weil die Keynote, es wird sicherlich eine sehr interessante Keynote werden, wird einiges noch über Glas gesagt werden, denke ich mal, und alle warten auf Google Babel, ja, oder wie das dann auch immer heißen wird, eine Überarbeitung von Hangouts wahrscheinlich wird es geben, mit diesem Babel zusammen, schätze ich mal, und neue Android-Version, neue Nexus-Telefon, neues Android Nexus Telefon, wahrscheinlich vielleicht sogar ein Motorola X-Phone, mal sehen, mal sehen. Und viele, viele andere Dienste. Ich glaube, da hat Google noch ein bisschen Überraschungen im Lager. Ich habe da so ein Gefühl, ja, das ich nicht näher beschreiben kann. Aber da braucht man eigentlich auch nicht sehr viel Gefühl walten zu lassen, denn auf der Google I.O. gab es bisher immer irgendeine Überraschung, die es wert war, hier live dokumentiert zu werden. Ja, mal gucken. Also schaut mal nach 17:45 Uhr rum auf meinem Google Plus Stream Rio Cook und da werde ich vielleicht ein Hangout da drüber starten. Bezahlfernsehen bei YouTube ist ebenfalls gestartet und ja, das Gejammer geht natürlich mal wieder los, klar. Was ist das? Nein, man muss jetzt nicht für YouTube-Videos Geld zahlen. Jedenfalls nicht normale YouTube-Videos, sondern Firmen haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur Firmen, jeder hat eigentlich die Möglichkeit, dass solche Paid-Channels eingeführt werden, also beziehungsweise zu machen sind. Und wenn die eingeführt werden, kann man also dann beispielsweise sagen, okay, ich möchte diesen Kanal haben für 5,99, ja, ein Abo und dann kann ich mir die Sachen angucken. Ja. Und das bietet natürlich wieder für Bezahlfernsehen eine ganz neue Dimension. Das bedeutet, dass jetzt auch eben Content-Anbieter Sachen einstellen können und damit Geld verdienen können, für die es natürlich undenkbar ist, ihre wertvollen Produkte kostenlos abzugeben. Ich denke da an Spielfilme von Sender oder eben Sender an sich, ja, Sender an sich. zum Beispiel wäre es doch für, nehmen wir mal einen Pay-TV-Kanal, ja, Sci-Fi, ist es ja geradezu wäre das eine geniale Offenbarung, wenn die jetzt ihre Sendungen in einem YouTube-Channel veröffentlichen könnten, für den man 5,99 im Monat zahlt. Ja. Direkt sozusagen. Ja, das ist gut, Google ist natürlich dazwischen, denn Google kriegt dann einen fetten Batzen davon ab, aber da gehe ich jede Wette ein, dass es noch nicht mal annähernd so viel ist wie die Kabelgesellschaften, die Pay-TV-Betreiber und so weiter hier bekommen für das Benutzen der des TV-Senders. Ja, also das wäre eine schöne Sache. Bevor es allerdings so weit ist, dass solche Kanäle wie Sci-Fi hier ihre Programme abspielen, da ist es noch ein bisschen weit dafür. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass die ersten die sein werden, die eben solche Episoden ja haben mit, ja, sagen wir mal, etwas wertvollem Material. Also ich weiß nicht, ob da BBC zum Beispiel solche Pläne hat. Die haben ja, glaube ich, ihr eigenes System. Aber zum Beispiel wäre sowas wie das BBC TV übers Web dann möglich, wo dann Einzelbeiträge als YouTube-Videos eingestellt werden. Und diesen Kanal, den kann man dann eben abonnieren und dann eben anschauen. Natürlich ist das Ganze erstmal nur in den USA zu haben. Also bei uns dürfte es eh noch ein bisschen dauern. Ein kleiner Tipp, wenn ihr auf solche Spiele steht, ja, die über Google Maps funktionieren, ja, dann könnt ihr mal hier dieses Street View GeoGuessr ausprobieren. GeoGuessr, ja, mal wieder das E fehlt mal wieder hinten, ja, also GeoGuessr, ja, GeoGuessr, und damit kann man dann lustige Sachen machen. Also im Prinzip, man kriegt Bilder gezeigt, Street View, ja, und muss dann eben da rumgucken, in diesem Rundum Sicht, ja, wo man ist, und dann eben das auf der Karte markieren, genau der Punkt, wo das sein könnte. Und je näher man dran ist, desto mehr Punkte gibt's. Und das macht richtig Spaß, ja, so simpel wie das ist. Und man kann die Ergebnisse natürlich dann auch veröffentlichen wieder, ja, auf Google Plus beispielsweise oder auf Facebook, Twitter und so weiter kann man dann mit seinen Werten angeben. Und ich finde, es hilft ein bisschen, die Geografiekenntnisse auch wieder aufzufrischen. Also es macht mir richtig Spaß. Und sowas könnte es öfters geben. Ja. Und das sind also alles reale Bilder aus dem Google Street View. Sony macht wieder Gewinn. Das ist ja nicht schlecht, ja. Zwar nicht mit solchen Spielen wie GeoGuessr, aber hauptsächlich durch die Filme. Ja. Die Unterhaltungselektronik-Sparte für PS3 etc. ist auch gut dabei, aber da könnte es durchaus noch ein bisschen besser sein. Wo es richtig zur Sache geht, sind eben mal die Filme durch die Hits wie zum Beispiel Skyfall, der James Bond Film, ja, oder Spider-Man, die sind unter Sony Vertrieb und die haben hier einiges wieder gut gemacht von dem Verlust, den Sony bei Smartphones und so weiter hat, ja, weil da eben sich alles Richtung Samsung momentan orientiert. 97,2 Milliarden Yen haben die da Verlust gemacht, aber wie gesagt, die Filmsparte hat wieder alles rausgerissen und die PS3-Sparte war eigentlich, ach, die Videospielsparte war eigentlich auch okay soweit. Ja. Aber wichtig für den Konzern ist die Meldung, dass eben Sony das erste Mal seit 2008 wieder Gewinn eingestrichen hat. Und das ist ja gar nicht mal schlecht. Es ist zwar, sind zwar nur in Anführungszeichen 331 Millionen Euro für so ein großes Unternehmen, ja, ist halt nur, aber der Trend ist deutlich sichtbar für Sony. Und das wird die Anleger freuen und das kann auch die Kunden freuen, denn Sony hat so ein bisschen auf Sparflamme gekocht. Vielleicht ändert sich das ja jetzt wieder, wenn die hier diesen Gewinnaussichten wieder im Nacken haben. Ja. Also man kann auch mal auf die PS4 dann gespannt sein, ja, ob das Sony hilft, weiterzukommen, oder ob das Segment auch bald unter Beschuss gerät, wie das von dem 90 Milliarden Verlust, von dieser 90 Milliarden Verlustsparte, ja, ja, mit Smartphones. Ja, das war ja sehr, sehr schlimm abgestürzt. Linux-Kernel 3.1 gibt es jetzt in der Vorabversion, ja, Release Candidate kann man sehen, bis das, und das ist, muss ich sagen, leider, leider, leider, bis das in Distribution eingebracht wird, das wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern. Dabei sind da ganz wichtige Sachen drin. Zunächst einmal wird zwar der Funktionsumfang von Linux 3.1.0, also von dem Kernel, reduziert, was aber auch sehr, sehr gut ist, denn der Kernel ist in letzter Zeit immer weiter aufgebläht worden, und da ist es wichtig, dass jetzt vielleicht sich auf das Minimum konzentriert wird. Was ganz wichtig ist, allerdings, die Radeon-Treiber wurden aktualisiert, beziehungsweise werden jetzt eingefügt in das Linux 3.1, und ja, technisch korrekt ist der Ausdruck zwar nicht, aber ich nenne es einfach mal so, damit man es auch versteht, wenn man kein Kernel-Programmierer ist, ja. Und da werden dann Radeon HD-Grafikkarten unterstützt, ab HD 4000 Generation, und das ist ganz, ganz wichtig, und das setzt auch ein großes Zeichen, ja, Richtung Nvidia, jetzt macht mal was. Ja. Bisher war es ja eigentlich trotz dem Kraft Symbol, das Linus Torvalds rausgeschickt hat, ja, mit dem Stinkefinger Richtung Nvidia, war es ja bisher so, dass Nvidia-Karten zumindest mal liefen unter Linux, während AT Radeon, also da gab es extreme Probleme mit denen. Ja, und das könnte sich jetzt ändern. Da gibt es offenbar ein Umdenken. Zu guter Letzt habe ich noch eine Meldung von Adobe. Wenn's der Letzte jetzt noch nicht geglaubt hat, dass alles Richtung Cloud Computing geht, der wurde von Adobe jetzt eben eines Besseren belehrt. Sehr zum Unmut von einigen, ja, und Adobe muss hier mal wieder als Buhmann herhalten, müssen ja immer. Und zwar es geht um die Creative Cloud. Die Creative Cloud ist in der Tat jetzt, sage ich mal, als das Hauptprodukt von Adobe positioniert worden. Warum? Die nächste Version von Photoshop, ja, wird es eben in der Creative Cloud geben, ja, und nicht mehr offline. Der klassische Softwareverkauf, ja, wird quasi dann eingestellt werden, und es geht jetzt nur noch über die Cloud und mit einem monatlichen beziehungsweise jährlichen Abo-Modell, glaube ich, ist das genau. Und die Programme sind also online, und diese Cloud-Programme kann man dann eben nutzen. Das Komplettpaket übrigens mit Haupt- und Hilfsprogrammen insgesamt 21,50 € im Monat, und man kann auch einzeln die Anwendungen nutzen, also 24,60 € pro Monat für die Hauptanwendung. Also es ist klar ein System, wo ich sag, es wird viele ein bisschen ärgern, aber es war unvermeidlich, dass so ein System kommt. Ja. Es hat auch riesen Vorteile, muss man sagen, für andere, wenn man an andere Weisen hier herangeht, beispielsweise mit Chrome OS, ja, kann man nun hier auf die Creative Cloud theoretisch zugreifen, ja, und eben sich darauf freuen, von der Serverleistung auch teilweise bei Adobe. Ja, das heißt, man muss nicht mehr einen Horrorrechner haben, um eben hier vernünftig arbeiten zu können, sondern es geht dann eben auch mit weniger. Ärgern wird es die Privatnutzer halt, weil die dann monatliches Abo haben müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthafte Anwender, die bisher Photoshop für den Beruf brauchten, hier sich groß grämen werden, ja, weil für die würde sich das sicherlich sogar irgendwo lohnen, ja, wenn man mal überlegt, von den Updates her, was da schnell zusammenkommt und was eben so eine Hauptkollektion an Programmen kostet. Ja, die Master Collection CS6 kostet beispielsweise über 3.500 Euro. Ja, 5 Jahre lang benutzen, ja, und dann sind die Sachen schon wieder draußen. Aber die Rechnung geht deswegen eben nicht auf, weil innerhalb von diesen 5 Jahren mehrere Updates gekauft werden müssen, ja, so dass der Preis eben deutlich höher liegt. Ja. Das sollte man auch bedenken. Und ich finde, das ist ein Ansatz. Man nutzt das Programm, braucht sich nicht mehr zu kümmern um Updates, braucht sich nicht mehr zu kümmern um Installationen auf den eigenen Rechnern, braucht sich nicht mehr über die Leistung des eigenen Rechners zu viele Gedanken zu machen. Klar, ein bisschen muss natürlich schon sein. Und kann dann eben das System trotzdem nutzen. Ich nutze ja zum Beispiel das GNU/Linux-System und theoretisch könnte ich dann wohl auch diese Creative Cloud benutzen, theoretisch. Ich selbst habe ja immer GIMP benutzt, also GIMP, und seit einiger Zeit habe ich mich ja auch von dieser Anwendung verabschiedet, obwohl eigentlich nichts gegen die Anwendung spricht. Ich möchte eben die Anwendung auch auf andere Systeme benutzen können und deswegen bin ich auf pixlr.com umgestiegen, ja. Ist zwar keine richtige Konkurrenz, noch nicht zu The Gimp, weil es da nicht ausreichend Funktionen gibt, damit Gimp für professionelle Ansprüche voll ersetzt werden kann, aber für Normalos, ja, und für Web-Designer, die eben im Rahmen arbeiten und nicht eben professionell das Ganze vielleicht verkaufen und so weiter, für die reicht das allemal. Ich habe jedenfalls bisher noch kein Problem gehabt, das ich nicht lösen konnte unter pixlr.com. Und da geht es mir einfach darum, dass man seine Bilder bearbeiten kann. Ich muss sie also überhaupt gar nicht mehr aus der Cloud rausholen. Ja, bei mir werden die Bilder zum Beispiel automatisch in der Cloud gespeichert, auf Google Plus, ja, Instant Upload. Dann kann ich die mit pixlr.com direkt dort abrufen, bearbeiten und direkt wieder in das Album dann bei Google Plus Fotos speichern. Und ich brauche die überhaupt nicht mehr herunterzuladen und hochzuladen. Und das ist genau das, was mir eben sehr gut gefällt. Ja. Also die Cloud-Anwendungen kommen und Adobe muss deswegen jetzt hier als Vorreiter ein bisschen was einstecken. So, das war's dann für heute von der RIOS Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder weitere Informationen habt, ja, oder auch selbst mal gerne ein Thema ansprechen wollt, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus, RIOS Wochensicht, einfach oben in der Suche RIOS Wochensicht eingeben und dann findet ihr die Seite dazu. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail, rio@thenetcast.com, rio mit Y und thenetcast.com mit S hinten. Dort findet ihr auch ganzen Links und Informationen. Wochensicht.thenetcast.com, immer an die Mehrzahl denken, ich sag's nochmal, mit S hinten dran. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif und lest vielleicht auch mal ein paar Blogs, die nicht von den Alpha-Blockern sind. Ja? Also, bis nächste Woche. Tschüss!